Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Willkommen bei Aus den Archiven. Mein Name ist Michael Groth. Leonard Bernstein, eine der schillerndsten Figuren der Musikgeschichte, hätte am 25. August dieses Jahres seinen 100. Geburtstag feiern können. Ob vieler anderer Gedenktage in diesem Jahr heute nun, etwas verspätet, eine Würdigung des Mannes, der, wie kaum ein anderer, den Klang Amerikas im Allgemeinen und den Klang New Yorks im Besonderen personifizierte. Gruppenbild mit Taktstock nannten die Rias-Autoren Walter Bachauer und Barry Graves ihre am 12. Oktober 1972 erstmals ausgestrahlte Sendung. Viel Spaß dabei. Ein Manhattan-Wolkenkratzer voller Sterne und wundervolle Menschen durchschweifen die Himmel. Jason Roberts. Raubein mit Herz aus dem Western, um alle Western zu beenden. Spiel mir das Lied vom Tod. Goddard Liberson. Präsident von CBS, Förderer von Ray Conniff und den Broadway-Musical-Soundtracks. Aaron Copland. Museumsverwalter amerikanischer Western-Sinfonik. Richard Avedon. Seit er die Beatles, Barbra Streisand und alles, was sich gerade berühmt vorkam, ablichtete, ist er hoffnungslos in. Ethel Kennedy. Witwe und Kleinnachwuchsverwalterin, mit Andy Williams bis vor kurzem mehr als nur befreundet, deshalb im Showgeschäft erfahren. Jerome Robbins ließ in West Side Story Jets und Sharks durch Manhattans Ghettos wirbeln. Steve Sondheim. Sonny Boy und Hochtalent, dem fast jedes Broadway-Vorhaben in Wort und Musik gelingt. Lennys Lieblingslibrettist. Lillian Hellman. Bühnenautorin, Wortlieferantin zur Operette Candide. Die Reichen, die Schönen, die Erfolgreichen, die schönen Leute. Beautiful people sind sie alle. Elite der Künste, Glitterwesen aus dem Privatreich der Spitzenpolitiker, Getreue der ersten Stunden mit Separatweg zum Arriviertsein. Geld mit Schönheit vermählt. Statusempfinden in ästhetisch aufregender Verpackung. Ein Gruppenbild der New Yorker Arrangeure des guten Tons. Und davor der Held der Erfolgsposters mit silberner Strähne und Taktstock aus fluoreszierendem Plexiglas. Glory to God in the highest! And peace on earth to men of good will. Bernsteins Messe, seine geistliche Westside-Story, wie einer Hämisch sie nannte, war nicht der kommerzielle, aber der gesellschaftliche Höhepunkt in der Karriere des höchst dekorierten Musikers der Vereinigten Staaten. Bei der Einweihung des Kennedy Center in Washington D.C. illuminierten ihre Pop-Sounds eine Szenerie plutokratischen und politischen Glanzes. Nie zuvor, außer vielleicht am Hof des Sonnenkönigs, hat ein Stück Musik die Nationalmächtigen so unbeschwert zum Gruppenbild geeint, rund um einen Taktstock. Es ist eine Messe mit Orchester und Chor und viele Chöre, Kinderchor auch und Rockgroups, Bluesingers und ich weiß nicht was. Also wird es auch hier keine Trennung zwischen ernster und leichter Musik geben? Sie wollen ja diese Trennung nicht machen. Nein, in dieser Messe wird alles zusammenkommen. Ja. Es gibt Meditationen für Orchester, symphonische Meditationen, Rocksongs, alles zusammen. Und ich hoffe, dass das zusammengehen. Angestrengt, verärgert über die Presse, umschwirrt von Privatsekretären, den Stress der Tournee im Nacken saß Bernstein auf seiner Düsseldorfer Hotel-Couch, als er mit diesen Sätzen ins Mikrofon sprach. Mess war halb fertig, die Wiener Philharmoniker harrten der nächsten Probe, das Interview sollte, wurde mir draußen bedeutet, nicht mehr als 2 Minuten dauern. Es dauerte 20. Monate später zeigte Bernstein bei der Premiere, dass Mess tatsächlich ein Stück aus allem und für alle war. New Yorks Gesellschaft strapazierte ihre Urteilsfähigkeit zum Äußersten. Das ist die größte Musik, die Bernstein je geschrieben hat. Es schwankt am Rande der Großartigkeit. Ich mag die Broadway-ähnlichen Nummern. Es ist mein liebstes Stück nachher. Es ist eigentlich aufgepustet und dünn. So dünn wie der wässrige Liberalismus, der uns als Botschaft geboten wird. Die Choreografie ist bestens, aber das Material ist doch ziemlich trivial. Die Texte sind oft so vulgär. Als Kunstwerk ist es wahrscheinlich das Großartigste, was in diesem Jahrhundert geschaffen wurde. All you big men of merit who ferret out flaws, you rely on our compliance with your science and your laws. Find a freedom to demolish while you polish some award, but you cannot abolish the word of the Lord. No, you cannot abolish the word of the Lord. For the word created mud and got it going. It filled our empty brains with blood and set it flowing. And for thousands of regimes, it's endured all our follies and fancy schemes. It's been tough, and yet it seems to be growing. Oh, you people of power, oh, you people of power, your hour is now. You may plan to rule forever, but you never do somehow. Till reason is restored, and we wait for the season of the word of the Lord. We await the season of the word of the Lord. Als Bernstein an Silvester 71 sein 1000. Konzert bei den New Yorker Philharmonikern dirigierte, angestrahlt vom Feuer der Juwelen, versteht sich, hatte er in 28 Jahren ein Achtel jener 8113 Abende geleitet, die das Orchester in 113 Spieljahren produzierte. Das Publikum des Jubelkonzerts mit Mahlers Zweiter gab denn auch zu verstehen, dass das Bernstein-Zeitalter am Hudson anhält. Wer so viel Charisma in den Saal schleuste, dem sah jeder gern auf die Arme, musikalisch auf die Finger sah ihm keiner mehr. Europäische Kritiker, die sich dazu erkühnten, Lennys Schallplatten mit der Partitur abzuhören und dann öffentlich zu finden, da sei nicht alles lotrecht, stießen drüben nur auf Ärgerliches nicht verstehen können. Unerschütterliche Überzeugung, auch Beethoven wird durch Bernstein besser. Das Land, das einst die Schauer toskaninischer Sachlichkeit genoss, hatte bereits vergessen, wer alles vor Bernstein Chef im Hause war. Seine lässige Neoromantik löschte in 28 Jahren jede kapitalistische Lust des Leistungsvergleichs. Leonard Bernstein wurde am 25. August 1918 in Lawrence, Massachusetts, als ältestes von drei Kindern geboren. Die Eltern waren russische Emigranten. Bernsteins Vater erarbeitete sich mit Vertreterjobs einen bescheidenen Wohlstand, der ihm ermöglichte, ein Schönheitssalon-Business aufzumachen. Musikerkarrieren waren in der Familie nicht geplant, aber eines Tages starb eine Tante, sie vererbte ein Klavier und so hing Leonard in einer, wie er sagte, Liebe auf den ersten Blick, mit 10 Jahren am schwarz-weißen Tastenbrett. Während seiner Lateinschuljahre nahm Lenny bei mehr oder weniger begabten Lehrern Unterricht, darunter auch bei Helen Coates, die später seine Sekretärin wurde. Wenn er sich durch die Klassik animiert fühlte, so erregte ihn die leichte Muse. Er lebte sich in einer eigenen Jazzband am Boogie-Klavier aus. Als er 1935 von der Schule graduierte, war es klar, dass er den Klassenabschlusssong schrieb. Bernstein ging anschließend nach Harvard, um Musik zu studieren. Der hochbegabte junge Mann mit dem erstaunlichen Gedächtnis und dem intuitiv raschen Musikverständnis fiel auf, machte Furore, gewann Freunde. Einer war der Gelegenheitssänger und Student Adolf Green, mit dem Bernstein später On the Town schreiben würde. In der gehobeneren Kategorie erregte Lenny das Wohlwollen von Dimitri Mitropoulos, der damals Dirigent der Bostoner Sinfoniker war. Dimitri sah in Bernstein auch nichts anderes als einen jungen Genius. Und als Lenny 1939 nach Harvard, beschäftigungsarm in New York, herumlungerte und Mitropoulos noch einmal aufsuchte, sagte der: Junge, du hast alles, was man braucht, um Dirigent zu werden. Und wie wird man Dirigent? Du musst zu einer Musikschule gehen, wie Juliet. Für Juliet war es in jenem Jahr zu spät. Bernstein ging zum Curtis-Institut nach Boston. Fritz Reiner war dort einer seiner Lehrer. Und wieder fügte sich für Lenny ein Erfolgspuzzle zusammen. Er gewann Sympathien bei seinen berühmten Lehrern und Beliebtheit bei seinen Klassenkollegen. Einen Freak nannten sie ihn, einen ganz Verrückten, der voller ulkiger Einfälle birst. Zu seiner Gönnerliste konnte Lenny noch Serge Koussevitzky addieren, den Beherrscher des Boston Symphony. 1941 erhielt Bernstein sein Diplom von Curtis. Er ging, wie schon mehrere Male vorher, für einen Sommer nach Tanglewood in West Massachusetts, einem Saisonworkshop für klassische Musik. Dort traf er eine Menge Leute, die ihn ein Stück weiter auf dem Society-Weg bringen konnten. Die exzentrische Klamottenschauspielerin Tallulah Bankhead genauso wie den Komponisten Aaron Copland, den Bernstein heute dankbar hier und da kopiert. Eine weitere Kopiervorlage war Paul Hindemith für Bernsteins Opus 1, das er 1942 in New York schrieb, wieder einmal ohne vorwärtsbringenden Job als Leiter eines Pianostudios, die Sonate für Klarinette und Piano. Aber Talent setzt sich eben doch durch. Der Broadway-Komponist Irvin Caesar nahm Lenny in die Tin Pan Alley, in die Straße der konfektionierten Musikträume. Dort durfte er Jazz-Improvisationen in Noten setzen. Wir wollen die Legende nicht weiter hinauszögern. Ein Mund flüsterte dem anderen zu, wie es um Lenny stand, dass er himmelschreiend begabt sei. Er schaffte es, Assistant Conductor der New Yorker Philharmoniker zu werden. Und dann wurde der Gastdirigent Bruno Walter von einer heftigen Novembergrippe befallen. Und, die Cinderella-Story ist klar, es gab nur einen Ersatz, sodass das Radiokonzert am 14. November 1943 so angekündigt wurde. Wir werden nun das Debüt eines wahrhaftig amerikanischen Dirigenten erleben, der in diesem Land geboren wurde und hier seine vollständige Ausbildung erhielt. Lenny wäre nicht Lenny, wenn das kein Triumph wurde. Über Nacht ein Star. Die New York Times am Morgen danach auf Seite 1. Eine alte Story, immer wieder neu. Bereits damals muss Bernstein erkannt haben, dass seine Nation der musikalischen Aufklärung bedarf. Nichts war für ihn so deprimierend wie die hochgestochenen Musikschriftsteller, die jahrzehntelang über die Divergenz der kompositorischen Philosophien von Brahms, Wagner und Bruckner nach Worten rangen, während der Drugstore-Besitzer, der ihm das tägliche Steak offerierte, von der Erkenntnis und auch von den seelischen Segnungen selbst des einfachsten Mozarts abgeschnitten war. Lenny, der sein Manhattan kannte, setzte die rechten verbalen Hebel an. Er wusste, dass man über Musik nichts wusste, außer dass sie ab Stravinsky ungenießbar sei, und begann ab Ovo. Überlegen Sie einmal, in was für eine Lage ein Romancier geriete, wenn ihm nur 12 Worte seiner Sprache zur Verfügung stünden. Wenn und Aber, Brot, Zirkus, Steuern, Liebe, Hass, Verzeihen, Hüpfen, Springen und Zahnbürste. Versuchen Sie nur daraus Romane wie Krieg und Frieden oder Moby Dick zu machen. Versuchen Sie überhaupt eine vernünftige Behauptung damit aufzustellen. Aber siehe da, der arme Komponist hat nicht mehr als 12 Noten, mit denen er arbeiten kann. Wie ist es möglich, dass aus einem Dutzend Noten solche Fluten von abendländischen Musikwerken entstanden sind? Und er erklärte das Wunder der musikalischen Schöpfung vom 1. bis zum 7. Tag. Das Buch über die unerschöpfliche Vielfalt der Musik liest sich wie eine gigantische Wanderpredigt für die Tonkunst, natürlich nur für jene, die auch Bernsteins Schönheitsideal respektierte. Avantgarde, ja die gesamte Revolution des musikalischen 20. Jahrhunderts, kam in diesem Weltbild nicht vor, so wenig wie in den von Schostakowitsch redigierten Musikbüchern Moskaus. Bernstein blieb mit sich als Dirigent und Pädagoge identisch, der Marktlage gemäß. Ich liebe Musik fanatisch. Ich bin ein Fan, ein der musikalischen Öffentlichkeit verpflichtetes Mitglied. Das meinte er ernst. Kein Dirigent vor ihm hat, um Beethovens 5. zu erklären, verworfene Noten aus den Skizzenbüchern für Orchester gesetzt und von den New Yorker Philharmonikern spielen lassen, nur um zu zeigen, dass Beethoven nicht alles drucken ließ, was ihm einfiel. Bereits zu gut kennen wir schon die berühmten Einleitungstakte dieser Symphonie. Was geschieht nun, wenn Beethoven diese strenge Ausgangsposition gewählt hat? Wie wird er sie weiterentwickeln? Nun so, wir wissen es ja. Nun aber gibt es eine der verworfenen Skizzen, die das Thema auch folgerichtig und unmittelbar entwickelt. Nicht unbedingt gut, aber auch nicht sehr schlecht, wenn man die Passage an und für sich betrachtet. Auch führt sie, wie gesagt, das Eröffnungsthema gut und logisch weiter. Wie also hätte es wohl geklungen, wenn Beethoven bei diesem Entwurf geblieben wäre? Das können wir erfahren, indem wir dieses Teilstück einfach in die Symphonie zurückversetzen. Und so also würde es sich anhören. Wirklich ein Unterschied, nicht wahr? Derlei Strapazen für seinen Elementarunterricht in Musik nahm Bernstein häufig auf sich. Ausgetüftelte Fernsehskripte für junge Hörer realisierte er als Alleindarsteller am Pult der Philharmoniker, und seine Show war trotz klassischer Musik unterhaltsamer als all jene, die mit sympathisch maskierter Gebrauchsware 24-stündig über die New Yorker Kanäle flimmern. Um dann auch noch die Hütten ohne Fernseher zu erreichen, schrieb Bernstein die Young People's Concerts for Reading and Listening, ein Multimedia-Werk aus Schallplatten und Erläuterungen, das um die Welt ging. Seit Bruno Walters schicksalswendender Erkältung ging die Dirigentenkarriere Bernsteins zügig voran. 1944 wurde er, genau wie der spätere Gouverneur Nelson Rockefeller, von der US-Handelskammer zu einem der 10 hervorragendsten jungen Männer des Jahres ernannt. 1945 war er für 3 Saisons lang Dirigent der New York Symphony. Nebenbei schwang er noch den Taktstock in einer konzertierten Aktion rund um den Globus, von Pittsburgh bis Los Angeles als Gastdirigent seiner Jeremiah Symphony, von München bis Prag. Er schrieb Ballettmusiken, eine Broadway-Revue und Filmpartituren. Sein eindrucksvollstes Erlebnis waren die Triumphgastspiele im gerade gegründeten Staat Israel im Frühsommer 1947. Die meisten der großen Sinfonieorchester in Amerika sind von privaten Sponsors abhängig. Wenn die Finanzschatullen ungnädig zubleiben, ist staatliche Hilfe nicht zu erwarten. Die New York Symphony war ein Opfer mangelnder Privatinitiative. Bernstein hatte viel Zeit, Arbeit und persönliches Engagement in sein Zusammensein mit diesem Orchester gesteckt. Sein Ende in roten Zahlen traf ihn sehr. Nur eine Heirat konnte davor Trübsinn bewahren. Er war 31 und fühlte sich alt, ohne am Ziel zu sein. Eine junge Dame aus Chile, Kind von Auslandsamerikanern, sah Gott sei Dank nur den jungen Helden der Musikpresse und der Wer ist Wer-Kolumnen. Am 9. Oktober 1951 heirateten Felicia Montealegre-Cohn und Leonard Bernstein. Sie haben heute 3 Kinder, Jamie, Nina und Alexander. Bernstein unterrichtete in den Jahren danach an der Brandeis-Universität, eine Tätigkeit, die ihm sehr viel Vergnügen machte, die er fast als Berufung auffasste. Ich bin eigentlich ein Lehrer, ein Rabbi im Verborgenen. Deshalb dirigiere ich so oft über das Ziel hinaus. Mir liegt so unendlich viel daran, meine Botschaft deutlich zu machen. Ich habe immer Angst, dass die Leute missverstehen, was ich zu sagen habe, oder dass sie es überhaupt nicht mitbekommen. Wenn ich irgendetwas weiß, muss ich es anderen mitteilen. 1953 dirigierte Bernstein Oper in Italien. Medea an der Mailänder Scala mit Maria Callas in der Hauptrolle. Bernstein erlebte einen unerwarteten Triumph, wie viele Jahre später in Wien bei der Inszenierung des Rosenkavaliers. 1954 begann dann seine Serie von Fernsehauftritten in der Reihe Omnibus. Er sprach über Beethoven, Folk, Jazz, für den Mann auf der Straße, für das Kind in der Schule, für Klassikhasser und Jazzverächter. Er machte sich verständlich, er überzeugte, er faszinierte. Er wurde zur Fernsehberühmtheit. Sein Ruhm schien in alle Richtungen zu fließen. Ihm wurde ein Essay im Magazin Time gewidmet. Benny Goodman nahm seine Komposition Prelude, Fugue and Riffs auf. Er posierte für das Werbefoto einer Reiseorganisation mit einer Steelband aus Jamaika. Bernstein war Lenny in allen Gassen. Er lebte sich aus, dass manche kritischen Zeitgenossen an den jungen F. Scott Fitzgerald erinnert wurden und dessen wilde europäische Vorkriegsjugend. 1957 wurde dem wilden Lenny die seriöse Therapie zuteil. Er wurde neben Dimitri Mitropoulos Co-Dirigent der New Yorker Philharmoniker. Ein Jahr später war er Chef. Zum ersten Mal ein Amerikaner vor dem berühmtesten Orchester des Landes. Und was für einer. Ein Freund von Revue-Spaßmachern und Filmregisseuren, der wild karierte Sportjacken trug, an Act-Drug-Stores zum Mittag aß, Jiddisch parlierte und obendrein noch politischer Linkstendenzen verdächtigt wurde. Aber Lenny machte die Philharmoniker zu einem gesunden Geschäftsunternehmen und zu einem hervorragenden Klangkörper. Die Eröffnung der Konzertsaison mit Bernstein wurde nun mehr zu einem gesellschaftlichen Ereignis als die erste Saisonpremiere der Met. 2 Musicals schrieb Bernstein während seiner Dirigentenzeit bei den New Yorkern. Candide 1956, die Operettenfassung eines Voltaire-Stückes, leider erfolglos. Und West Side Story, ein revolutionäres Musical, als Stück und Film gleichermaßen eine Weltsensation. Und dann kam lange Jahre keine kommerziell verwertbare Note aufs Papier. Bernstein verlor schließlich die Lust am Society-Dirigieren und gab 1969 den Taktstock ab an Pierre Boulez. Immerhin bleibt er Conductor Laureatus bei den Philharmonikern, ein Ehrentitel, den er sich selbst ausgedacht hat. Lenny will mehr komponieren, mehr nur noch die Dinge tun, die ihm Spaß machen. Am 8. September 1971 wurde das John F. Kennedy Center in Washington mit einem Werk eröffnet, das Jacqueline Onassis bei Bernstein in Auftrag gegeben hatte, Mass, ein Theaterstück für Sänger, Tänzer und Spieler. Das Werk erhielt freundliche Aufnahme beim Publikum, erregte Widerwillen bei vielen Kritikern. Und dann war da noch jene Party mit den Black Panthers. Go crazy, go crazy, go. drink. Turn off the juice, boy. Just play it cool, boy. Real cool. Als Dirigent hat Bernstein noch heute den amerikanischen Schallplattenmarkt fest in der Hand. Bei welchen Komponisten man in US-Katalogen auch nachsieht, Lenny war da und hat das Stück aufgenommen, von der Trivialklassik bis zu entlegenen amerikanischen Heimatsymphonikern. Die mittlere Moderne der Barber, Copland, Schumann, die keinen eigenen Stil hatten, weil sie alle anderen kopierten, studierte er mit höchstem Vergnügen ein. Hier war er mit seiner Ästhetik des Musikalischen überall und nirgendwo zu Hause. Den amerikanischen Traum aber von einer Musik, die alle erlaubten Kunstgriffe am Publikum gleichzeitig anwandte, konnte er sich nur selbst erfüllen. Der Komponist in mir ist krank, klagte der Dirigent und retirierte, um Mess zu schreiben. Die Messe sollte, wie er mir sagte, nicht zuletzt seine Liebe für Charles Ives und Gustav Mahler auf einen Nenner bringen, natürlich auf der Ebene der Trivialmusik. Mit Mahler nämlich hatte er in fortgeschrittenen Jahren eine Vaterfigur entdeckt, eine Art Bernstein der Spätromantik, Dirigent und Komponist, Schöpfer monumentaler symphonischer Epen, für deren Melodien er die geballten Energien riesiger Klangkörper mobilisierte. Für die verwirrende malerische Psychologie fand erst Bernstein eine moderne Interpretation. Die rauchenden Öfen von Auschwitz, die zerbombten Dschungel Vietnams, Ungarn, Suez, die Schweinebucht, der Schauprozess von Sinjavski und Daniel, der Mord in Dallas, die Arroganz Südafrikas, die trotzkischen Säuberungswellen, Black Power, die Rote Garde, die arabische Umzingelung Israels, die Qual des McCarthyismus, und das muntere Wettrüsten. Jetzt erst, nachdem wir all dies erlebt haben, können wir Mahlers Musik verstehen. Und der Dirigent Bernstein ließ in ihr tatsächlich alle Menetekel der modernen Geschichte heranrollen. Aus einer Kritik in der Zeit: In Bernsteins Musizieren klingt das Unheil nicht unfasslich an, er macht das Metaphysische an Mahler physisch. Und tut es mit allen Mahler-Symphonien auf Platten, nun auch bald im Fernsehen. Seine Malerrenaissance war die Wiedergeburt eines Missverständnisses. Nur 15 Jahre vergingen, bis Bernstein sich vom Assistenzdirigenten zum Chef der New Yorker Philharmoniker hochmusiziert hatte. Dazwischen lagen viele Triumphe in anderen Musikbereichen, wenige Niederlagen. Er schrieb Jazzballette, die sein Freund Jerome Robbins choreografierte. Eines davon war Fancy Free, das 1944 zu Papier kam. Es wurde kurz danach zu einem abendfüllenden Musical umgearbeitet. On the Town hatte am 26. Dezember 1944 Broadway-Premiere. Das Stück lief 463 Mal und wurde für $100,000 an MGM verkauft, die mit Gene Kelly und Frank Sinatra einen Film daraus machten, der auch in Deutschland unter dem Titel »Heute gehen wir bummeln« in Kino und Fernsehen gezeigt wurde. On the Town erlebte kürzlich am Broadway eine Wiederaufführung. 1952 war die Premiere der Kammeroper »Trouble in Tahiti«. Tahiti war die Story eines töricht gelangweilten Ehepaars, das sich zur Betäubung seiner inneren Langeweile Filme über verlorene Paradiese anschaut. Das Stück wurde 3 Jahre später für den Broadway mit einem Einakter von Tennessee Williams zu der Doppelaufführung »All in One« zusammengefasst. Bernstein neigt gern zu künstlerischen Unternehmungen, die auch kommerziell profitabel sind, was viele Künstler in ihren Elfenbeintürmen als schamlos empfinden, schrieb Lennys Biograf einmal über den Vielzweckstar. Ein für Kunst und Kasse gleichermaßen günstiges Unternehmen war die Soundtrack-Musik zu dem Marlon Brando-Film On the Waterfront, die Faust im Nacken. Die jazz-sinfonische Musik brachte Bernstein 1953 eine Oscar-Nominierung ein. Für die Broadway-Premiere von Jean Anouilhs Stück Die Lerche kam 1955 die Musik aus seiner Feder. Ein Projekt war ihm besonders lieb und brachte ihm besonders wenig ein. Candide, Voltaires Satire, Lennys Favoritenstück aus seinen Studententagen. Am 12. Dezember 1956 hatte das Opus Premiere und machte 73 Vorstellungen später wieder zu. Zu viele unentschlossene Autoren rührten einen zähflüssigen Musicalbrei an. Einer von ihnen erinnert sich. Da war kein richtiger Held oder Bösewicht drin. Die Lillian machte sich eigentlich nichts aus Musicals. Lennys Musik wurde immer prätentiöser und aufgedonnerter. Und ich zog das Ganze viel zu literarisch und steifleinern auf. Bernstein versuchte im letzten Jahr, das Stück mit einigen Retuschen doch noch auf einen Spätstart in der Publikumsgunst zu bringen. Tja, und was soll man noch über West Side Story sagen? Die Kritiker waren bei der Premiere am 26. September 1957 sprachlos. Verwöhnt von der hammersteinischen Problematik der Südseeliebe, gehätschelt von Rogers Konflikten um Cowboy-Romanzen Oklahoma, geschmeichelt von der avantgardistischen Darstellung des Indianerlebens in Annie Get Your Gun. Und nun? Mord und Totschlag? Sex und Sozialkritik auf einer Broadway-Rampe? Die Ausführung ist vorzüglich, aber die Thematik ist entsetzlich, befand Walter Kerr, der angesehene damalige Theaterkritiker der New York Times. Dennoch, wir wissen es inzwischen, wurde West Side Story ein großer Publikumserfolg. Fast jeder Song aus dem Musical ist zu einem Standard geworden und in das Repertoire zahlreicher Sänger und Bands übernommen worden. Bernstein, der immer, wie er sagte, darunter litt, nie einen richtigen Hit geschrieben zu haben, hatte nun sein Hit-Bouquet. Mass, die Auftragsproduktion der Jacqueline Onassis für die Eröffnung des John F. Kennedy Centers in Washington, fand so gar nicht den Beifall der meisten Kritiker. Sie bemängelten zu Recht, dass Bernstein Eklektizismus, die kreative Verwendung fremder Stile, als Vorwand genommen habe, alles, was heute in ist, in sein Werk hineinzupacken. In dem Bemühen, schick zu sein, sei Lenny der seriöse Atem ausgegangen. Bernstein dementierte natürlich, und er ist wahrscheinlich zu Recht über den Vorwurf der Unseriosität empört. Denn diese Lust am Zeitgemäßen, an Trends, Gags und Augenblickshelden mag so sehr Teil seiner Persönlichkeit sein, dass ihm bei der Niederschrift seines Werkes über die Glaubenskrise des modernen Menschen niemals Zweifel kamen, ob nicht diese oder jene Anleihe bei den gängigen Sounds der Hitparaden und Popmagazine die Ernsthaftigkeit seines Stückes beeinträchtigen könne. Für Bernstein ist die Verarbeitung der auf der Straße erlauschten Klänge nur deshalb Avantgarde, weil sie noch kein anderer in seinen Symphonien drin hat. Aber Bernstein ist kein Avantgardist. Er hat nie mit neuen Klangwerkzeugen experimentiert. Er hat immer nur schon vorhandene Stile und Techniken mit einem Touch Lenny versehen. Deshalb auch die dramaturgisch isolierte Verwendung von Quadrophonie-Effekten in Mass, weil das der neue Klanggag ist. Deshalb Blues, Rock und Folk, in ihrer Sense völlig missverstanden, als fade bis schrille Tonklischees. Das ist dann die zeitgemäße Bearbeitung eines zeitlosen Themas. Amen, amen, amen, I believe in God, but does God believe in me? I believe in any god, if any god there be. That's a pack, shake on that, no taking back. I believe in one god, but then I believe in three. I'll believe in 20 gods if they'll believe in me. That's a pack, shake on that, no taking back. Who created my life, made me come to be? Who accepts this awful responsibility? Is there someone out there? If there is, then who? Are you listening to this song I'm singing just for you? I believe my singing, do you believe it too? I believe each note I sing, but is it getting through? I believe in F sharp, I believe in G, but does it mean a thing to you? Or should I change my key? I'll believe in everything nice. I'll believe in you and you and you and who. Eine der schönsten Bernstein-Geschichten ist die Story Bernstein und Wien. Hier erinnert mich alles an den Rosenkavalier, sagte er schon 1966, als er die Staatsoper mit dem Taumel seines Falstaff überzog. Und die konservativste Musikstadt Europas lohnte es ihm. Er sollte seinen Rosenkavalier haben, in der Oper und auch außerhalb. Die Wiener, bezaubert von einem Wunderkind, das einmal nicht ihrer eigenen Sphäre entstammte, mobilisierten die letzten Reste späthabsburgischen Glanzes und bereiteten sich musikalische Gelage gleichsam hinter dem Rücken Herbert von Karajans, den sie zu den Preußen fortgeekelt hatten. Bernstein schätzte von Stund ab den sicheren Landeplatz in Karajans mitteleuropäischer Hemisphäre und die Wiener ihrerseits hatten jetzt ihr taktisches Konzept, den grollenden Berliner Maestro eifersüchtig zu machen. Die Kernfrage, ob Karajan oder Bernstein oder ob gar alle beide einen Wiener Tristan inszenieren sollen, beschäftigte die österreichische Regierung und lastet noch immer schwer auf den Schultern des Opernprinzipals Gamsjäger. Zu Zeiten des Bernsteinschen Falstaff war der Himmel über der Donau allerdings noch blau. Lenny ist drahtig, wohlproportioniert, von mittlerer Statur, erscheint aber immer groß. Das macht sein Haupt. Er hat ein vornehmes Haupt und sein Gesicht, umrahmt von dichtem stahlgrauem Haar und eben solchen Koteletten, sieht zugleich sensibel und derb aus. Seine Augen und sein Lächeln spiegeln seinen Erfolg dermaßen charmant wider, dass der alte Spruch anschaulich wird: Im Gegensatz zu dem, was die Methodisten uns weismachen, sind Geld und Erfolg für die Seele vorteilhaft. Mit West Side Story und den TV-Konzerten für Kinder hat er mehr als irgendjemand sonst die Grenze zwischen elitärer Musik und Volksgeschmack verwischt. Nichts scheint natürlicher, als dass er in seinem Apartment mit größter Leichtigkeit, Charme und Grazie die Anführer der Unterdrückten empfängt. Keine Party. Lenny hat es immer wieder dementiert. keine Party, ein Informationstreffen im doppelstöckigen Apartment auf der New Yorker East Side, da wo es schick ist zu wohnen, 79. Straße, Park Avenue, 13 Zimmer. Vor 90 Gästen diskutierten Anführer der Black Panther-Bewegung mit ausgewählten Vertretern der New Yorker Kultur- und Geldschickeria ihre Theorie und ihre Strategie. Dazu wurde Geld gesammelt, Kautionsgeld für inhaftierte Panther-Größen. Zum Verhängnis von Leonard und Felicia Bernstein war der Journalist Tom Wolfe mit von der Party. In einem 20.000-Worte-Bericht in der Zeitschrift New York Magazine druckte er seine Impressionen ab. Radical Chic war die neue Superwelle in der New Yorker Society. Seit mehr als 6 Monaten hatte sie sich aufgebaut. Sie war schon bis in die Modeseiten von Vogue vorgedrungen und bewegte sich auf die Rezeptkolumne zu. Vogue hatte bereits eine Kolumne mit dem Titel Soul Food in Arbeit. Radical Chic, die Lust am eigentlich unstandesgemäß Kontroversialen, die Gegner kennenlernen, auf Tuchfühlung mit dem Klassenfeind, das aktuellste Kontrastprogramm. Auf Deutsch übersetzt, Gabriel Henkel lädt Ulrike Meiner von Gudrun Enslin zum Tee, Axel Springer plaudert mit dem Konkretverleger Klaus-Rainer Röhl bei einer Partie Golf. Tom Wolfe, der Literaturdoktor aus Yale, zieht historische Parallelen zu jener Zeiterscheinung der Nostalgie de la Boue, einem Phänomen in der Oberklasse des 19. Jahrhunderts, vor allem in Frankreich, die niederen Klassen zu imitieren, sexuell zu begehren und deren Leben romantisch zu verklären. Die Bernsteins und die Panthers hat, so meinte ein Rezensent von Wolfs Bericht, wohl der gemeinsame Hass auf die Mittelklasse zusammengebracht. Ein solches Gemeinsamkeitsgefühl, formulierte einmal Hannah Arendt, liegt vor allen Dingen in dem vollkommenen Entzücken, mit dem die Ersteren beobachten, wie die Letzteren die allgemein anerkannte Respektabilität zerstören. Dieses Phänomen der Nostalgie de la Boue oder des Radical Chic findet sich ja auch in europäischen intellektuellen Kreisen dieser Zeit, die eine nicht mehr so vorhandene Arbeiterklasse romantisieren und lustvoll exotische Terrortechniken als avantgardistische Gesellschaftsveränderungsspiele propagieren oder betreiben. Zurück zu den Bernsteins. Wolfe war also mit seinem Bericht raus, aber vorher hatte Charlotte Curtis, die Gesellschaftskolumnistin der Times, schon ihren Report auf die Society-Seite gerückt. Der Bericht konnte leicht den Eindruck erwecken, die Bernsteins hätten eine unseriöse Soiree gegeben. Wer den Eindruck noch nicht hatte, bekam am nächsten Tag in einem Leitartikel der New York Times Nachhilfe. Die Abendgesellschaft im Hause Bernstein mit ihrer Gruppentherapie. Lenny hatte nämlich, als die Panthers lebhaft die allgemeine Abneigung, Feindseligkeit und Verleumdung ihnen gegenüber schilderten, beinahe befreit ausgerufen: Mein Gott, die meisten Leute hier im Raum hatten schon das Gefühl, sie seien unerwünscht. Sieh mal, wir haben die gleichen Sorgen. Juden haben es auch nicht leicht. Oder gruppentherapeutisch gesprochen: Sagst du mir, was dich quält, sag ich dir, was mich quält. Also, die Abendgesellschaft im Hause Bernstein mit ihrer Gruppentherapie und Geldsammlung repräsentiert jene Art von elegantem Slum-Mitgefühl, die Gönner und Günstlinge gleichermaßen erniedrigt. Man könnte sich darüber hinwegsetzen und sie als ein gewissenerleichterndes, mit sozialen Ambitionen gespicktes Vergnügen betrachten, wäre nicht die negative Wirkung auf jene Schwarzen und Weißen, die ernsthaft für völlige Gleichberechtigung und soziale Gerechtigkeit arbeiten. Diese Party schmäht das Andenken von Martin Luther King Jr., dessen Geburtstag gestern von der ganzen Nation mit feierlichem Ernst begangen wurde. Die Black Panthers auf einem Park Avenue-Postament schaffen eine weitere Trübung des Neger-Images. Die verantwortliche Führung der Schwarzen wird nicht allzu erfreut sein, wenn jetzt die Beautiful People einen neuen Mythos Black Panther is Beautiful ins Leben rufen. Und an einem der folgenden Abende tritt auf einer eleganten Party, auf der East Side natürlich, in einem dreistöckigen Apartment übrigens, da tritt eine Frau vor die festlich gewandeten Bernsteins und sagt: Lenny, Sie sind ein Masochist. Es war unfassbar. Das Mitleid mit den Unterprivilegierten ist wohl durchaus echt. Aber damit korrespondiert ein zweites Interesse: sich seinen Lebensstil auf jeden Fall zu bewahren. Dieses Interesse ist genauso aufrichtig und tief wie das Interesse an Leuten außerhalb der eigenen Schicht. Es wird zu einem Teil der Psyche. Deshalb fanden die Bernsteins auch nichts dabei, mit den Panthers bei Delikatesshäppchen zu plaudern, die von Dienern auf Silbertabletts gereicht wurden. Es ist doch ganz selbstverständlich, dass man Diener hat, nicht wahr? Radical Chic ist nur im Stil radikal. Im Herzen ist er ein Teil der Gesellschaft und ihrer Traditionen. Brauchbar ist das Politische wie Rock, Pop und Camp. Jedoch die ganze Existenz für irgendeine Erscheinungsform von Radical Chic aufs Spiel zu setzen, wäre charakterlos. Hier noch ein Stück aus Lennys radikal schicker Messe. If I could, I'd confess. Good and loud, nice and slow. Get this load off my chest. Yes, but how, Lord? I don't know. What I say, I don't feel. What I feel, I don't show. What I show isn't real. What is real, Lord? I don't know, no, no, no. I don't know. I don't know why every time I find a new love, I wind up destroying it. I don't know why I'm so freaky-minded. I keep on kind of enjoying it. Why I drift off to sleep with pledges of deep resolve again. Then along comes the day and suddenly they dissolve again. I don't know what I say, I don't feel. What I feel, I don't show. What I show isn't real. What is real, Lord? I don't know, no, no, no. I don't know. Bernstein 1972 ist keine Sensationsgeschichte. Der radikale Schick macht sich auf zu bleibenden Formen, weiteren Fernsehfilmen, weiteren Schallplatten, weiteren Opern. Ein Kreis schließt sich bereits. Bernstein kehrt neuerlich in Harvard ein, nun als Gastprofessor für Poesie. Dies neue Projekt erfüllt ihn mit größtem Stolz. Jede Vorlesung wird verquickt werden mit musikalischen Einlagen, beides aufgezeichnet auf Band. Für die Nachwelt. Damit nichts verloren geht, damit keiner vergessen kann, wer Dirigent der Philharmoniker war, vor Pierre Boulez. Schrieb die New York Times. Und der Journalist Peter Kotlowitz, Freund des Hauses, fügt ein realistisches Porträt aus jüngsten Tagen hinzu. Er sitzt mit überkreuzten Beinen wie ein jüdischer Guru auf einem überladenen braunen Ledersessel, angezogen mit einem rosa rautierten Hemd und Jeans, an denen Metallsterne glitzern. Er macht einen völlig entleerten Eindruck, diesmal. Hemd und Hose passen gar nicht zu diesem Körper, der nun doch zweifelsohne zum Mittelalter gehört. Schon die Unterstreichung zieht das ganze Unterfangen in Zweifel. Schauen Sie sich das an, sagt er dann und zieht an den Säcken unter seinen Augen oder zupft sich an den Backen mit einer Geste der Verzweiflung. Ich habe mich immer für irgendetwas engagiert und das wird auch so bleiben. Ich habe deswegen sehr unter der Presse gelitten. Und ich kann mich nur selbst wegen meiner Naivität tadeln. Aber das kann mich nicht abhalten. Wenn man sich um etwas sorgt, dann bleibt man daran. Ich versuche, Geld zusammenzubringen für das, woran ich glaube. Was soll ich denn sonst machen? Auf die Barrikaden gehen? Mit dem Maschinengewehr? Leonard Bernstein arbeitet, so heißt es, an einem neuen Musical, das mit Mireille Mathieu in der Hauptrolle 1973 in New York aufgeführt werden soll. Er wird wieder unterrichten, wieder seine berühmten Fernsehauftritte fortsetzen, hier und da Gastdirigent sein. Er wird rastlos neue, imagepflegende Projekte ausprobieren. Das ist das Sympathische an Leonard Bernstein und darum ist auch jede Kritik milde, jede Ironie versöhnlich. Er ist kein Fachidiot wie so mancher andere Stardirigent. Er ist Jetsetter, jawohl, aber genauso gut auch volkstümlich engagiert. Er hasst keine Musikform um der anderen willen. Er ist vielseitig interessiert, vielseitig hochtalentiert. Er ist auf spezifisch amerikanische Art unkompliziert, tabufrei. Ein Rockmusical zu schreiben, ist für ihn genauso wenig ein Sakrileg wie ein Konzertabend mit den New Yorker Philharmonikern auf der grünen Wiese des Central Park vor picknickenden New Yorkern. Er ist, und da können Karajan-Freunde ruhig auf ihre verschlissenplüschigen Barrikaden steigen, der bedeutendste Allround-Musiker der Welt. Permanenz. Darum sorge ich mich am meisten. Davon bin ich besessen. Ich möchte, dass Dinge überdauern. Deshalb möchte ich unterrichten. Es ist das alte Wettrennen mit der Zeit. Das wichtigste Problem in der Welt. Ich werde alles auf Kassette festhalten. Nichts wird verloren gehen. Ach, es ist so schwer, mit dem Problem der Sterblichkeit fertig zu werden. mit der Erkenntnis seines eigenen Todes als einer Realität. Glauben Sie mir, wenn Sie sonst nichts verstehen, dann sollten Sie wenigstens das verstehen, wenn Sie 54 sind. Das ist die eine Sache, mit der man ins Reine kommen muss. Wovon sonst, glauben Sie, handelt meine Mass? Wovon sonst wohl handelt Beethovens Missa Solemnis? Ach ja, das Sterben, das Vergehen. Es ist wundervoll, es ist einfach herrlich, wieder einmal ein großes Werk zu schreiben. Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Sie hörten zum 100. Geburtstag von Leonard Bernstein Gruppenbild mit Taktstock. Eine Sendung des RIAS vom 12. Oktober 1972. Autoren waren Walter Bachauer und Barry Graves. Bernstein wurde 82 Jahre alt. Er starb am 14.10.1990 im New Yorker Dakota-Gebäude, dem gleichen Haus, vor dessen Eingang 10 Jahre zuvor John Lennon ermordet wurde.